Es wandert sich schlecht durch das Dunkel, ihre Wanderer laufen nicht zu schnell. Ah, sehen willst du doch die Ferne, ohne Atem, bald schon wird es hell. Müde spürst du nur die Steine, munter stürzt.